Es war ein Mann im Lande Uz mit Namen Hiob, der war unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und dem bösen Feind. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren, und sein Besitz bestand in 7000 Schafen, 3000 Kamelen, 500 Jochrindern, 500 Eselinnen und einem sehr zahlreichen Gesinde, so überragte dieser Mann alle Bewohner des Ostens. Seine Söhne aber pflegten hinzugehen und der Reihe nach im Hause eines jeden ein Mahl zu veranstalten, sie ließen dann jedes Mal auch ihre 3 Schwestern einladen, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn nun diese Gelagereihung gegangen waren, ließ ihnen Hiob sagen, sie möchten sich weinen, dann machte er sich früh am Morgen auf und brachte für jedes von ihnen ein Brandopfer dar. Denn Hiob dachte, vielleicht haben sich meine Kinder versündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So that Hiob regelmäßig. Nun geschah es eines Tags, dass die Gottessöhne kamen, sich vor Jahwe zu stellen, und auch der Satan kam unter ihnen. Dann fragte Jahwe den Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete Jahwe und sprach, von einem Streifzug auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Dann sprach Jahwe zum Satan, hast du wohl Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen gibt es niemand auf Erden, so unsträflich und rechtschaffen, gottesfürchtig und dem bösen Feind. Der Satan erwiderte Jahwe und sprach, ist Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was ihm gehört, ringsum hegt? Seine Händearbeit hast du gesegnet und seine Herden breiteten sich im Lande aus. Aber recke nur einmal deine Hand aus und taste an alles, was ihm gehört, so wird er sich sicherlich offen von dir lossagen. Dann sprach Jahwe zum Satan, wohlan, alles, was ihm gehört, sei in deiner Gewalt, nur ihn selbst rühre nicht an. Und der Satan ging von Jahwe hinweg. Eines Tages nun, als die Söhne und Töchter Hiobs eben im Hause ihres ältesten Bruders schmausten und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob mit der Meldung, die Rinder waren am Pflügen und die Eselinnen weideten daneben, da machten die Sabäer einen Überfall und raubten sie, die Knechte aber erschlugen sie mit dem Schwert, und nur ich allein bin entronnen, dir's zu melden. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel herab und fuhr zündend unter die Schafe und die Knechte und verzehrte sie, und nur ich allein bin entronnen, dir's zu melden. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer stellten 3 Heerhaufen auf, fielen über die Kamele her und raubten sie, die Knechte aber erschlugen sie mit dem Schwert, und nur ich allein bin entronnen, dir's zu melden. Noch redete dieser, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und Töchter schmausten und tranken Wein im Hause ihres ältesten Bruders, da kam plötzlich ein gewaltiger Sturmwind über die Wüste herüber und erfasste das Haus an seinen 4 Ecken, dass es auf die jungen Leute stürzte, und diese ums Leben kamen, nur ich allein bin entronnen, dir's zu melden. Dann stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und beschor sein Haupt, sodann fiel er nieder auf die Erde, betete an und sprach, nackt ging ich hervor aus meiner Mutter Schoß und nackt werde ich dorthin zurückkehren, Jahwe hat's gegeben und Jahwe hat's genommen, der Name Jahwes sei gepriesen. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht und legte Gott nichts Törichtes zur Last.